Was sind die drängendsten Themenfelder, die wir an unseren Schulen derzeit lösen müssen? Die Umstellung von G9 zu G8? Der Lehrermangel oder etwa der Unterrichtsausfall? Vielleicht auch die Zahl der Sitzenbleiber verringern? Falsch! In Deutschland scheint derzeit der sexuelle Notstand ausgebrochen zu sein. Anders ist nicht zu erklären, warum sich ein Bundesland nach dem nächsten daran macht, den Sexualkundeunterricht zu reformieren und diese sexuelle Vielfalt und was auch immer damit gemeint ist, allen Schülern fächerübergreifend beizubringen. Nach Baden-Württemberg und Niedersachsen kommt gerade Schleswig-Holstein dazu. Dort hat man sehr interessante Unterrichtsmaterialien vorgestellt, für die Grundschule diesmal. Deswegen reden wir heute über Sexualkundeunterricht. Was soll er leisten? Was gehört nicht dorthin? Brauchen wir mehr davon oder gar weniger? Das Thema heute in meiner Sendung bei King FM. Am Mikrofon Birgit Kelle. Die Grundschüler in Schleswig-Holstein können sich schon mal freuen. Bald dürfen sie die Akzeptanz sexueller Vielfalt fächerübergreifend einüben. Unter Führung von SPD und Grünen hatte man schon Anfang 2014 den Beschluss gefasst, das Miteinander zu stärken, Homophobie und Diskriminierung zu bekämpfen. Jetzt geht es ans Eingemachte, nachdem die ersten Unterrichtsmaterialien vorgestellt wurden. Diese nennen sich Methodenschatz für echte Vielfalt unter dem Regenbogen. Und in der Tat sind echte Schätzchen darin enthalten. Ich lese mal aus einem Diktat vor, das für die 3. und 4. Klasse gedacht ist, also für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren. Meine Mama Loris kommt aus Dänemark und hat dort Samenzellen von einem netten Mann bekommen. Dann bin ich in ihrem Bauch aufgewachsen. In Deutschland hat mich dann meine Mama Dani adoptiert. An anderer Stelle heißt es weiter: Zusätzlich zu meinen Eltern gibt es in meiner Familie noch Robin und Noah. Robin ist die Liebste meines Papas und Noah ist die beste Freundin meiner Mama. Kai sagt, mein Vater ist jetzt eine Frau. Sie sagt, sie war irgendwie schon immer eine Frau. Ich finde, wir sind eine coole Familie. Ja, das ist echte Vielfalt für die Grundschule. Vielleicht darf Kai die neuen Lieblingskleider seines Papas demnächst auch in der Klasse vorführen. Und toll, dass die Geliebte von Papa und die Gespielin von Mama auch endlich Erwähnung finden im Familienalbum. Und dann findet sich im Diktat auch noch dieser Satz. Hin und wieder gibt es eine Mama und einen Papa. Ich weiß ja nun nicht, ob der Schleswig-Holsteiner an sich anders drauf ist als der Rest der Deutschen, aber das Statistische Bundesamt sagt, 3/4 aller Kinder leben bei Mama und Papa, die in der Regel auch noch verheiratet sind. Das ist nicht nur hin und wieder der Fall, sondern Normalität. Aber immerhin wird der Normalfall in Schleswig-Holstein wenigstens noch erwähnt. Am Ende dürfen dann noch alle das Lied »Ich bin ein Regenbogenkind« ansingen und störende Hinweise, wie die Tatsache, dass Leihmutterschaft in Deutschland strafrechtlich verboten ist, wird verzichtet. Das würde die Kinder ja auch wirklich überfordern. Come on. Let's talk about sex, babe. Wissen Sie, wie der Puff für alle aussieht? Nein? Dann haben Sie leider den modernen Sexualkundeunterricht von heute verpasst. Diese Unterrichtseinheit steht nämlich in dem Standardwerk Sexualpädagogik der Vielfalt, das Lehrern bundesweit ans Herz gelegt wird. In dieser Unterrichtsstunde dürfen die Schüler in der Sekundarstufe ein Haus zusammenstellen, wo in jedem Zimmer durch Prostituierte alle möglichen Sexualpraktiken angeboten werden, bis auch der letzte Befriedigung gefunden hat. Im selben Buch dürfen auch Sexspielzeug ersteigert werden und man lernt auch, Zitat, wo der Penis sonst noch stecken kann. In Berlin dürfen die Schüler mit amtlicher Empfehlung Pantomime-Spiele vor der Klasse vorführen. Da sollen dann Begriffe wie Darkroom, Porno, zu früh kommen, Sadomaso oder auch Orgasmus pantomimisch dargestellt werden. Ja, das wird sicher ein Riesenspaß für die Klasse. Das Spiel soll ein sogenannter Eisbrecher sein. Ich empfehle, versuchen Sie dasselbe Spiel doch mal bei der nächsten Betriebsfeier an Ihrem Arbeitsplatz vorzuschlagen. Sollten Sie dann anschließend von Kollegen eine Anzeige wegen sexueller Belästigung am Hals haben, keine Sorge. Sie können immer sagen, das ist nicht Belästigung, sondern Grundausbildung für Kinder in der Schule. Das wird jeden Richter überzeugen. Vor einem Jahr war ich in der Sendung Maischberger eingeladen, um über das Thema sexuelle Vielfalt im Lehrplan zu diskutieren. Ich habe dann mal aus einem Unterricht an einer Grundschule in Baden-Württemberg zitiert, wo die Lehrerin unbedingt ihren Viertklässlern erklären musste, und das ist jetzt auch ein Zitat, dass sich Lesben zur Befriedigung gegenseitig lecken. Frau Maischberger wurde daraufhin ein bisschen hektisch und reagierte mit der Frage in die Regie, wann denn die Sendung ausgestrahlt wird. Also mit der Frage, ob noch die Gefahr besteht, dass Kinder vor der Mattscheibe sitzen und diese Sendung mitverfolgen. Mir hingegen stellt sich die Frage, warum sich diese Frage nicht morgens in der Grundschule stellt. Diese Geschichte kam nur deswegen in die Presse, weil damals ein paar Kinder zu Hause etwas verstörte Sätze von sich gaben, wie etwa, muss ich wirklich erwachsen werden oder ich will nie was mit einer Frau haben. Merke, abends im Fernsehen für Erwachsene ist Lecken anscheinend irgendwie peinlich, morgens in der Grundschule ist es aber Bildung für Kinder. Bienen und Blumen waren gestern. Und das ist auch gut so, denn Kinder müssen vernünftig aufgeklärt werden über Sex. Doch wer soll das machen und wie? Die Eltern oder doch lieber die Schule? Und wie weit muss Aufklärung gehen? Während ganze Generationen früher ihr Wissen in der Bravo und durch das Dr. Sommer-Team erweiterten, steht heute alles bereits im Lehrplan. Ob das gut oder falsch ist, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, gleich in der Birgit Kelle Radioshow. Birgit Kelle, die Radioshow, kommt zu Ihnen mit freundlicher Unterstützung vom Verband Frau 2000+. Die starke Stimme einer selbstbewussten Frauengeneration. Let's talk about sex. Unser Thema heute in meiner Radioshow ist der Sexualkundeunterricht und wie man Kinder am besten aufklärt, wer das machen sollte, die Eltern oder die Schule. Bei mir am Telefon habe ich jetzt Tabea Freitag. Sie ist Diplompsychologin, arbeitet als Therapeutin in ihrer Praxis, aber auch in der Fachstelle Mediensucht Return. Sie ist Mitautorin des Buches Fit for Love, eine bindungsorientierte Sexualpädagogin, das zugleich auch ein Praxishandbuch für Prävention von Internetpornografiekonsum ist. Die Krankenkasse Barmer GEK hat dieses Buch mit dem Gesundheitspreis 2013 ausgezeichnet. Hallo, Frau Freitag. Ja, hallo. Frau Freitag, Sie arbeiten als Therapeutin vor allem im Bereich der Online-Sucht. Was hat denn Online-Sucht mit dem Sexualkundeunterricht in der Schule zu tun? Ja, sehr viel, weil die Vorstellung von Sexualität, die wird bei Kindern heute ganz entscheidend durch die Medien geprägt. Kinder bekommen ja immer früher Zugang zum Internet, auch über das Smartphone. Ja. Und werden durchschnittlich schon mit 11, 12 Jahren mit Pornografie konfrontiert. Und einige von denen geraten in den Sog, andere sind irritiert, verwirrt. Wenn man sich vorstellt, dass 2/3 der männlichen Jugendlichen inzwischen wöchentlich Pornografie konsumieren. Und 2/3? 2/3, genau, der 16- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen und 20% sogar täglich Pornografie im Internet sehen, kann man sich vorstellen, wie stark das ihre Vorstellungen von Sexualität prägt, zumal das ja häufig ihre ersten Eindrücke von Sexualität sind, die sie über die Medien gewinnen. Das heißt, sie konsumieren Pornografie in der Regel schon, bevor sie überhaupt selber Sexualität ausleben. Genau, und umso stärker ist natürlich der Einfluss auf ihr Bild und ihre Vorstellung von Sexualität. Kann man da Unterschiede feststellen? Sie sagten gerade, Sie erwähnten explizit die jungen Männer. Ist das bei Mädchen anders? Männer konsumieren häufiger und geraten häufiger auch in eine Sucht. Mädchen nur in einem geringeren prozentualen Anteil, aber sie schauen sich auch um, gucken, was erwartet wird. Wissen auch Bescheid, was im Grunde die Jungs von ihnen erwartet. Von dem her werden Mädchen auch sehr stark durch Pornos geprägt, nur in einer anderen Weise. Also weniger entwickelnde Sucht als bei Jungs. Kann man also sagen, dass sich der Blick von Jugendlichen auf Sexualität durch diesen Konsum verändert hat? Sie sagten gerade, die Mädchen wissen, was von ihnen erwartet wird? Mhm. Also ganz massiv hat sich der Blick und die Einstellung, auch die Wahrnehmung, eine sexualisierte Wahrnehmung auf andere verändert. Und vor allem die Gewöhnung an Sexualität als ein Konsumgut, also als etwas, das mir jederzeit zur Verfügung steht, wo ich ein Recht drauf habe, das dringt ganz tief in die Liebesbeziehungen ein von jungen Leuten. Vor allem junge Frauen erzählen mir oft von dem Druck, unter dem sie stehen, dieser Bedien-mich-Mentalität oder dem Gefühl, ja, benutzt zu werden, verglichen zu werden mit Pornostandards. Das heißt, im Endeffekt wird übertragen, das, was man in der Pornografie ja auch in der Regel hat, also der Mann, der immer kann und die Frau, die immer willig ist, ist ein Bild, das die Jugendlichen jetzt übernehmen? Die Standards, was man zu bedienen hat, die werden vor allem übernommen. Also zum Beispiel die Vorstellung, Oral- und Analsex muss schon sein, wird schon erwartet. Mhm. Oder dann auch Sätze in der Partnerschaft wie, naja, wenn nicht, dann suche ich mir jemand anders. Oder die Angst der jungen Frauen, dann sucht er sich jemand anders, wenn ich das nicht alles bringe. Ah, Das heißt, es bringt gar nicht so sehr eine Befreiung, sondern es setzt sie eher unter Druck? Ja, ganz massiv. Mhm. Letztlich ist Pornografie in der Hinsicht auch lustfeindlich. Wieso lustfeindlich? Es gibt ja Leute, die sagen, ich gucke mir Porno an, weil es mir Lust macht. Ja, aber reale Sexualität wird dann vermieden, weil sie sich daran gewöhnen, dass es im Grunde eine One-Man-Show ist. Ach so. Also reale Sexualität in der Partnerschaft nimmt tatsächlich ab durch Pornografie. Nun gibt es ja gerade derzeit in zahlreichen Bundesländern Bestrebungen, das Thema Sexualität weit über Aufklärung hinaus in die Lehrpläne hineinzubringen. Dabei geht es gar nicht mehr so sehr um die Frage, wie ein Kind entsteht oder wie Verhütung funktioniert, sondern es geht richtig in die Details hinein. Brauchen wir diese Details jetzt im Unterricht? Diese Experten sagen, die Kinder sind ja damit konfrontiert, also müssen wir mit ihnen in der Schule darüber reden. Würden Sie das auch so sehen? Nein, weil Schamgefühle nochmal zusätzlich verletzt werden und die Standards, die sie gesehen haben in den Medien, werden ja nochmal verstärkt. Es wird gar nicht gefragt danach, welche Grenzen, Bedürfnisse, Gefühle die Kinder mitbringen, sondern wie kann man möglichst früh Kinder mit allen möglichen Sexualpraktiken und vielfältigen Formen Sexualität zu leben konfrontieren, aus einem ja ideologischen, wissenschaftlich völlig unhaltbaren Weltanschauung, nach der Kinder so früh wie möglich Sexualität als Energiequelle entdecken sollen. Ja, es gibt ja Sexualexperten, die sagen, das Kind an sich sei ja ein sexuelles Wesen. Es hätte quasi auch ein Recht, es gäbe sowas wie ein Recht auf kindliche Sexualität, auch ohne, dass die Eltern etwas davon wissen. Was halten Sie von sowas? Ja, das ist eine Sicht, die sexuellen Kinderrechte oder das Recht auf sexuelle Bildung, das sind Euphemismen, die letztlich aus der pädosexuellen Ecke herkommen und die davon ausgehen, dass kindliche Sexualität und Erwachsene kein wirklicher Unterschied besteht, sondern dass Kinder so früh wie möglich eben Sexualität als Energiequelle entdecken sollen. Und diese Aufhebung der Grenzen zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität, die macht diese Art von Sexualpädagogik erst möglich, die tatsächlich anfängt, schon in Kindergärten von sexualfreundlicher Erziehung, Anleitungen zu Masturbation und Doktorspielen bis hin zu Vorstellung verschiedenster Praktiken dann in der Schule voranschreitet. Ja, nun sind es ja teilweise staatliche Organe, die das ja sogar vorantreiben. Also ich erinnere mich noch gut, es gab eine Broschüre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung explizit für den Kindergarten. Die musste dann, glaube ich, zurückgezogen werden, weil sie dann doch manchen wohl ein bisschen zu detailgetreu ist. Aber woran sollen denn Eltern sich orientieren, wenn selbst die Empfehlungen von solchen, sagen wir mal, renommierten Institutionen in diese Richtung gehen? Ja, genau, das ist die Schwierigkeit, dass es da ein gewisses Meinungskartell gibt, was bis in alle, man sagt ja, Marsch durch die Institutionen, ja, dieses Feld prägt, was aber wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist und wo Entwicklungspsychologen, Bindungsforscher, Traumatherapeuten Alarm schlagen und sagen, es ist überhaupt nicht wissenschaftlich tragbar und es ist extrem schamverletzend. Der Marsch durch die Institutionen ist aber leider gelungen bis in die WHO-Standards rein, wenn man liest, dass Sexualverhalten unter Kindern, was ja gefördert werden soll, unter Kindern, aha, führe dazu, dass Kinder Normen und Werte entwickeln. Das muss man sich mal vorstellen. Welche Normen und Werte werden wohl Kinder entwickeln, wenn sie zu Sexualverhalten wie Doktorspiel untereinander angeregt werden? Ja, die Norm wird dann wohl sein, benutze andere als sexuelle Quelle. Das heißt, das soll quasi nicht unterbunden, sondern sogar bestärkt werden als natürliche Entwicklungsform der Kinder. Es soll ausdrücklich gefördert werden. Wow. Denn sonst könnte man einfach sagen, lass doch die Kinder in Ruhe, die, wenn sie mal ein Doktorspielchen machen, okay, dann von sich aus, aber doch nicht fördern. Ja. Wozu muss man das explizit Masturbation und Doktorspiele noch fördern? Und das geht bis in die WHO-Standards hinein. Und das ist den meisten Eltern nicht bekannt. Ja, es wird ja auch, soweit ich inzwischen so die Erfahrung sammeln konnte, es wird ja noch nicht überall umgesetzt. Es steht zwar in vielen Lehrplänen, steht schon viel mehr drin. In der praktischen Umsetzung kommt es aber noch nicht überall zum Tragen, in manchen Bundesländern aber schon. Immer wieder taucht ein bestimmtes Buch als Empfehlung für den modernen Sexualkundeunterricht auf. Das ist das Buch Sexualpädagogik der Vielfalt von Frau Professor Elisabeth Tuida. Ich nehme an, Sie kennen dieses Buch, das ja sehr, sehr detailliert detailgetreu und mit Unterrichtseinheiten wie einen Puff zusammenstellen, Sexspielzeug ersteigern und so weiter ist. Sie haben ja nun auch ein Buch geschrieben und wenn ich finde das ganz erstaunlich, Sie machen auch ein Buch, das wird sogar prämiert, das im Endeffekt, sag mal, Kinder schützen soll eher vor zu viel Sexualität. Gleichzeitig haben wir an den Schulen aber auch solche Bücher, die genau das Gegenteil tun. Wie passt denn das zusammen? Naja, es sind im Grunde zwei gegensätzliche Paradigmen, was Sexualität ist. In dem Buch von Tuida und in anderen sexualpädagogischen wirklich Standardwerken, auf die viele externe Sexualpädagogen aufbauen, ist die Sicht von Sexualität im Grunde exakt dem pornografischen Paradigma entsprechend. Sexualität wird auf den Lustaspekt reduziert, auf die Vielfalt der Optionen, Praktiken, Lebensweisen. Also ganz egal, ob du bi-, multi-, polyamor leben willst, alles ist gleichwertig. Man soll nämlich keine Normen vermitteln, sondern eine Akzeptanz der Vielfalt sexueller Lebensweisen. Das heißt eben auch, dass Prostitution auch völlig okay und gleichwertig ist, wird ausdrücklich gesagt. Und die emotionale und Bindungsdimension von Sexualität, also Liebe, Verantwortung, Empathie, wird ausgeklammert. Und das ist letztlich ein fataler Eingriff in die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und auch auf unsere Gesellschaft. Und ich höre häufig aus Schulen, dass die 12-, 13-, 14-Jährigen von Sexualpädagogen Oral- und Analsex als Standardpraktik vermittelt wird, in Wort und Bild. Aha. Und die Aussage, das sei ganz normal und üblich, soll der Antidiskriminierung dienen, soll sexuelle Vielfalt fördern. Aber was kommt bei den Kindern an? Bei denen kommt an, das, was sie aus Pornos kennen, die Standards, Oral- und Analsex, wird mir hier von Sexualpädagogen auch als Standard vermittelt. Das heißt, da kommt nochmal eine zusätzliche Druckdimension dazu, weil auch der Lehrer jetzt sagt, dass das gehört sich so oder das gehört dazu, wenn man halt groß wird und Sex hat. Genau, der Lehrer oder die externen Sexualpädagogen, die sagen, das muss ja wegen der Antidiskriminierung noch so sein, das sei üblich, normal oder Standard und den meisten gefällt das mit der Zeit, wird dann manchmal gesagt. Oder es gehört dazu, ist genauso normal wie anderer Sex. Das verstärkt eben ganz massiv Pornostandards. Und in letzter Konsequenz kann man im Grunde sagen, hier werden vor allem Mädchen prostituiert zum Sexobjekt, zum Erfüllungsgehilfen degradiert. Das klingt jetzt krass, aber im Prinzip, wenn man diese Pornostandards nochmal verstärkt in der Schule, ja, auch durch Katholgedichte im Lateinunterricht und viele andere Möglichkeiten, verstärkt man das Bild Sexobjekt, etwas, was verfügbar ist, benutzt den anderen. Natürlich wird dann immer von Selbstbestimmung, von Einvernehmlichkeit und von Respekt gesprochen. Aber das verhallt natürlich ins Leere, wenn letztlich diese Standards nochmal verstärkt werden. Das klingt in der Tat sehr hart. Da reden wir gleich noch weiter darüber. Wir spielen ein bisschen Musik und kommen dann nochmal zurück zu Tabea Freitag. One foot onto the ice. Sexualpädagogik in der Schule, unser Thema heute bei King FM. Bei mir am Telefon immer noch Tabea Freitag, Diplompsychologin und Therapeutin, die sich in der Thematik gut auskennt. Frau Freitag, Sie erwähnten gerade, dass dieser Druck auf vor allen Dingen junge Mädchen nicht nur durch Pornokonsum unter Jugendlichen, sondern auch durch den Lehrer mit weiter aufgebaut wird, wenn im Unterricht vermittelt wird, ja, so ist Sexualität, das gehört alles dazu, das musst du alles normal finden. Wie kommen unsere Schüler da überhaupt noch wieder raus? Ja, wichtig ist hier die Verantwortung der Eltern, sich zum einen politisch zu engagieren, wo diese Bildungspläne auch noch in dieser Weise noch verstärkt und verankert werden, zum anderen bei den Schulleitungen nachzufragen, wie wird hier Sexualkunde betrieben, welche Vorstellung von Sexualität wird vermittelt, welche Materialien werden verwendet. Also hier sind die Eltern ganz stark gefragt, tatsächlich auch ihre Kinder in der Weise zu schützen, sich dort zu erkundigen, was läuft da tatsächlich in der Schule. Nun haben wir ja aber als Eltern gar nicht die Möglichkeit, sagen wir mal, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, unsere Kinder überhaupt aus diesem Unterricht zu nehmen. Was machen wir denn da? Auf jeden Fall zunächst mal das Erziehungsrecht, das Elternrecht in Anspruch nehmen und sich zunächst mal genau informieren. Und auch die Lehrer haben ja im Grunde die letzte Verantwortung, was in der Klasse trifft. Das heißt, die haben auch die Verantwortung, welche externen Institutionen und Vereine sie hineinlassen in die Klasse. Und tatsächlich passiert ja das meiste an schamverletzenden Inhalten durch Externe. Sie sind aber auch, glaube ich, eine Externe, oder? Ja. Ja, wie unterscheiden wir denn nun die guten von den schlechten Externen, wenn ich das jetzt mal so salopp fragen darf? Ja, am besten, indem man tatsächlich hinter die Kulissen schaut, indem man sich die Literatur durchliest oder anschaut, was steht. Dass man sich das Material auch mal zeigen lässt. Das Material detailliert mal wirklich zeigen lässt, was wird denn da gemacht, verwendet, welche Literatur, welche Dinge werden da umgesetzt in der Schule. Ist natürlich eine mühevolle Arbeit. Ja, gehört aber auch zur Verantwortung. Gehört aber eigentlich auch zur Verantwortung der Eltern dazu. Genau. Also in unserem Fall zum Beispiel kann der Lehrer mit anwesend sein, wenn wir Prävention machen. Man kann das Buch lesen, es ist transparent, was wir machen. Ja. Und dass man über Pornografie aufklären oder Prävention machen kann, ist völlig ohne schamverletzende Inhalte möglich. Denn so wird ja immer argumentiert, naja, die Kinder haben sowieso die ganzen Pornos schon intus. Dann müssen wir auch ganz klar über alle möglichen Praktiken und was weiß ich detailliert reden. Aber man kann auch ohne schamverletzend zu werden, kann man über die Wirkung von Pornografie mit Kindern reden. Das heißt, man kann darüber reden aus einer ganz anderen Perspektive, ohne dass man das jetzt zwingend beschreiben oder sogar zeigen muss. Genau, und man kann bei der Sehnsucht der Jugendlichen ansetzen, die ja eigentlich eine Sehnsucht haben nach langfristigen, stabilen Beziehungen, die eigentlich eine Sehnsucht danach haben, Sexualität in den Sinn- und Beziehungszusammenhang von Liebe und Verantwortung zu stellen. Und da kann man anknüpfen und mit ihnen ins Gespräch kommen, was Pornografie macht und was sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren mit etwas Beklemmung das Buch von Bernd Sigelko gelesen. Mhm. Das kennen Sie vielleicht auch für unsere Hörer. Bernd Sigelko ist der Gründer der Arche in Berlin und er hat unter dem Titel Deutschlands sexuelle Tragödie, wenn Kinder nicht mehr lernen, was Liebe ist, seinen Alltag beschrieben mit Kindern in einem, sagen wir mal, Problemviertel. Er beschreibt dort ein 12-jähriges Mädchen, das damit prahlt, dass es schon Gangbang-Erfahrung hat, also Gruppensex-Erfahrung mit mehreren Männern. Er beschreibt einen 9-Jährigen, der eine Gleichaltrige sexuell bedrängt, ohne offensichtlich überhaupt zu realisieren, was er da eigentlich genau tut. Mhm. Woher haben diese Kinder das? Warum? Was läuft da schief? Ja, sie tun einfach genau das, was sie kennen oder gesehen haben. Also in Pornos oder Rappertexte, Videoclips. Ja, aber das sind 9- oder 12-Jährige. Oder eben in desolaten Verhältnissen, die sie zu Hause auch mitbekommen haben, die Herr Sickelkopf auch beschreibt. Also das heißt, sie haben ein Bild von Sexualität. Das ist etwas, das man sich nimmt. Das ist Praktiken ausprobieren. Das ist ein Sport, das ist ein Spiel. Mhm. Das heißt, sie haben ein Bild von Sexualität ohne Beziehung, ohne Liebe, ohne Konsequenzen. Verwechseln diese Kinder Sex und Liebe? Bitte? Verwechseln diese Kinder Sex und Liebe? Ja, das ist mit der Frühsexualisierung genau immer das Problem, dass natürlich jeder Mangel an Bindung, an Zuwendung bei einer Frühsexualisierung dann auch noch aufgefüllt wird mit einer starken Sexualisierung, wo eigentlich das Bedürfnis nach Bindung, Zuwendung, elterlicher Fürsorge zum Beispiel ist. Das heißt, die Kinder kompensieren hier letztendlich, wenn auch unbewusst, durch sexuelle Handlungen eher ihr Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe. Genau, aber gewöhnlich auch dadurch, dass sie es irgendwo schon gesehen haben, in Pornos oder zu Hause in den Verhältnissen. Das heißt, dieser frühe Kontakt mit zu viel Pornografie, mit zu viel Sexualität, die hat man ja auch heutzutage ja auch im Fernsehen, auch tagsüber schon recht präsent. Das hatten wir auch in unserer Kindheit so gar nicht. Genau. Sie beraten ja auch Eltern, die sich Sorgen machen über den Medienkonsum ihrer Kinder. Was raten Sie Eltern, wie sollen sie mit dem Thema umgehen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder sind da vielleicht im Internet versunken und kommen nicht mehr raus? Was können Eltern da tun? Zunächst mal vorher müssen wir unsere Kinder schützen vor Inhalten, die sie gar nicht einordnen, die sie nicht verkraften können. Das heißt, vorher zunächst mal nicht zu früh ein internetfähiges Handy, Smartphone, Filterschutzsoftware einbauen, keinen eigenen PC ins Kinderzimmer. Also das ist erstmal präventiv wichtig, sie nicht zu früh einfach allein in diese Welt hineinzuschicken. Ja. Wir würden ja auch ein Kind nicht allein übers Rotlichtmilieu laufen lassen. Und so ist es, wenn man ein Kind allein durchs Internet schickt und es bekommt von anderen Kindern diese Links. Aber das ersetzt natürlich nicht, dass wir mit den Kindern reden, dass wir ihnen ein gesundes, ganzheitliches Verständnis von Sexualität vermitteln. Also Sexualität in den Sinnzusammenhang stellen von Liebe, Bindung, Verantwortung. Und das heißt aber auch über die Gefahren von Pornografie auch aufzuklären. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Möchten Kinder mit ihren Eltern über sowas sprechen? Es gibt ja viele, die sagen, ja, wir brauchen genau deswegen das so ausführlich auch an den Schulen, weil das ist ja, Eltern sind zu verklemmt, das ist den Kindern peinlich, das mit den Eltern zu besprechen und es ist einfacher, das quasi mit einem Fremden zu besprechen, als sagen wir, mit Menschen, die einem nahestehen. Würden Sie das unterschreiben oder wie sind Ihre Erfahrungen da als Therapeutin? Das kommt eben wieder genau auf die Art drauf an, wie wir über das Thema reden, ob schamverletzend oder nicht. Mhm. Und inwieweit wir es in den Sinnzusammenhang stellen und bei der Sehnsucht der Kinder und Jugendlichen anfangen, ansetzen. Das heißt, bei ihrer Sehnsucht nach Liebe, nach stabilen Beziehungen ansetzen. Ja. Und dann ist es wiederum möglich, ohne schamverletzende Bilder auch aufzuklären und ein ganzheitliches Verständnis zu vermitteln. Wie würden Sie sagen, ab welchem Alter sollte man als Eltern anfangen, sich mit Kindern über Sexualität zu unterhalten? Es gibt ja, jetzt sagen wir mal, aus der bildungspolitischen Perspektive, die sagen, so früh wie möglich. Was ist Ihre Antwort darauf als Expertin? Ja, wir sind da in einem gewissen Dilemma. Also eigentlich ist ein Alter angemessen, in dem die Kinder auch selber diese Fragen haben und es in irgendeiner Weise schon was damit anfangen können, es irgendwie einordnen können und nicht früher. Aber das Dilemma ist, dass sie ja schon vor diesem Alter, bevor sie selber so weit sind, häufig schon pornografische Inhalte oder Fernsehclips oder irgendwelche anderen Dinge gesehen haben, die sie nicht einordnen können. Das ist unser Dilemma. Ja. Ja, das heißt, wenn man ein Kind, das erst eingeschult wird, aber man hört auf dem Spielplatz vorher schon, mit welchen Begriffen und Ausdrücken und was so der Sprachgebrauch ist, müssen wir es natürlich aufgreifen. Oder wenn wir In der Regel merkt man dann auch, also ich kenne das selber von meinen eigenen Kindern, ne? Mhm. Wenn man dann nachfragt, weißt du denn überhaupt, was das heißt? Nee. Ne? Also das heißt, es sind Begriffe letztendlich, die fallen, die sie aufgreifen, wo sie merken, das ist irgendwie, oh, das hat was Verbotenes, das ist irgendwie anders. Dann benutzen sie es als Kraftausdrücke, sie haben aber eigentlich keine Ahnung, worüber sie reden. Ja, aber haben doch häufig so eine gewisse Ahnung, dass es irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Ja. Dass es irgendwie etwas ist, was auch Grenzen verletzt oder Schamgefühle verletzt. Und im Grunde ist es einerseits wichtig, solche Gelegenheiten aufzugreifen. Also zum Beispiel, man fährt an einem ziemlich pornografisch aufgeladenen Plakat vorbei oder diese Dinge, die ja auftauchen im Alltag, und dann aufzugreifen, darüber zu reden. Und dann äußern die Kinder ja auch selber, das ist aber doch peinlich, wieso zieht die sich hier aus vor allen Leuten? Oder also die äußern ja selber dann auch ihr Unbehagen. Und das kann man dann wunderbar auch aufgreifen. Also wunderbar heißt nicht, dass es gut ist. Dass die nee, aber ich verstehe, ja. Aber diese Gelegenheiten immer wieder aufzugreifen, die sich ergeben. Natürlich auch als Eltern was anderes vorzuleben. Und es ist tatsächlich so, wir müssen im Grunde früher damit anfangen, über diese Themen zu reden, als früher, wo es diese Medieninhalte gab. Aber es ist immer die Frage, wie. Ne? Aber die Frage, wie. Und ich denke auch, es wird dann immer begründet, ja, Prävention von sexuellem Missbrauch ist ja wichtig. Deshalb müssen wir schon im Kindergarten Sexualaufklärung machen. Das ist ein völliges Missverständnis, weil Sexualaufklärung ist dafür nicht notwendig, sondern Prävention von sexuellem Missbrauch gibt seit Jahren richtig gute Programme von guten und schlechten Geheimnissen. Das ich denke eben auch, also ich kenne dieses, wir hatten zu Hause dieses Buch für unsere Kinder, Kein Küsschen auf Kommando, kennen Sie das? Mhm. Das fand ich sehr liebevoll einfach gemacht, weil es einfach nur klarstellte, auch für kleine Kinder, ich muss mich von niemandem anfassen lassen, auch nicht von Verwandten und auch nicht, wenn die Tante ein Küsschen haben will, wenn ich nicht körperlich mich jemandem nähern möchte, dann muss ich das nicht. Das reicht doch aus eigentlich für Kindergartenkinder, oder nicht? Genau, und da gibt es im Prinzip gute, bewährte Programme und Bücher, die genau so Prävention von sexuellem Missbrauch machen, Grenzen achten, die eigene Intuition und so weiter. Und jetzt wird aber gesagt, nee, Prävention von sexuellem Missbrauch bedarf, dass man halt im Detail Geschlechtsverkehr darstellt, im Detail Praktiken darstellt und das schon ganz, ganz früh. Also was natürlich das Gegenteil bewirkt, weil es Schamgrenzen verletzt und die Verletzung von Schamgrenzen ist immer der erste Schritt, den auch Täter nutzen, um sexuellen Missbrauch einzuleiten. Also das bringt mich auch direkt zu meiner letzten Frage. Diese sogenannte, nennt sich ja neo-emanzipatorische Sexualerziehung, irgendwie kannten wir das alles schon aus der 68er-Generation. Damals wurde das auch schon diskutiert, dieses Recht auf eigene Sexualität, auch dieses Verwischen der Grenzen zwischen Pädophilie und Erwachsenensexualität, also nur unter Erwachsenen. Wem nutzt denn diese frühe Hinführung von Kindern zur Sexualität wirklich? Den Kindern? Den Kindern auf gar keinen Fall. Wie gesagt, nach deren Bedürfnissen, nach deren Schamgefühlen wird auch definitiv gar nicht gefragt. Es nutzt ideologisch geprägten Lobbygruppen, ja, die in der ganz frühen Sexualaufklärung der Kinder in ganz bestimmte Richtungen einen eigenen Vorteil sehen. Und es nutzt letztlich denen, die auf dem Helmut Kendler bis heute aufbauen, bis heute ihn zitieren und diese Sexualpädagogik des pädosexuellen Grunde weitergeführt haben. Das heißt, es öffnet letztendlich eher Kinder, also die Bereitschaft von Kindern zu Sexualität, aber gar nicht zum Nutzen der Kinder. Auf keinen Fall zum Nutzen der Kinder. Die Kinder haben ja ihre eigene Entwicklung, wo Sexualität viel später erst eine wirkliche Bedeutung bekommt, auch hormonell erst in einem viel späteren Alter sich entfalten kann. Und das so früh zu wecken in einem Alter, wo sie ja von selber nicht darauf kommen, also bis auf Neugierde, die sich aber schnell befriedigt, also die Doktorspiele oder sowas, das ist aber etwas, was nicht zu einem dauernden Sexualverhalten von Kindern untereinander führt. Und das ist ja übrigens, was man aus allen Teilen des Landes hört, dass in Kindergärten immer häufiger Übergriffe unter Kindern passieren. Aha, ja. Auch in Kindergärten, auch in weiterführenden Schulen, dass das massiv zunimmt. Da muss man sich natürlich fragen, warum nimmt denn das zu? Und dann wird gesagt, naja, aber es gibt bei Kindern keine Täter und Opfer. Mhm. Manche sagen dann, ach, dann lass sie doch einfach gewähren. Aber natürlich gibt es Opfer. Man muss sich doch fragen, warum sowas passiert oder wie ein Kind auf solche Gedanken kommt. Diese Frage muss man doch stellen. Davon, warum nimmt es überhaupt zu? Mhm. Und dann wird immer gesagt, naja, die haben aber auch das Recht auf gute und schlechte. Also wird von Sexualpädagogen genauso gesagt, von Führenden. Mhm. Kinder haben das Recht auf gute und schlechte Erfahrungen, auch auf Irritation. Angst, negative Erfahrungen, und das heißt, das wird Selbstbestimmung dann genannt. Das heißt, es gibt keine Opfer, also wenn jetzt das eine Kind an dem anderen was ausprobiert, was es gesehen hat. Ja, was es nachahmt, sozusagen. Was es nachahmt, in einer übertriebenen Sexualaufklärung oder in einem Porno oder sonst wo gesehen hat und es ahmt es nach an dem anderen Kind, dann wird heute tatsächlich wieder gesagt, ja, das andere Kind, der kann doch Nein sagen. Als ob Kinder Nein sagen könnten in dem Alter. Und genau das ist ja eigentlich die Definition von sexuellem Missbrauch, dass ein Kind definitiv nicht in der Lage ist, Nein zu sagen. Dass es nicht in der Lage ist, es einzuordnen. Es ist verwirrt, fühlt sich wie gelähmt, es weiß nicht, was passiert da mit mir. Sexueller Missbrauch, die Definition beruht darauf, dass ein Kind nicht Nein sagen kann. Dass es keinen einvernehmlichen Sex gibt. Und da genau wird wieder wirklich an der alten pädosexuellen Schiene wieder angeknüpft und es wird x-mal jetzt von Sexualpädagogen selber gehört, ja, ein Kind kann doch Nein sagen. Und das wäre doch nicht schlimmer, als wenn ein Kind von einem anderen Kind einen Lego-Turm umgeschmissen bekommt. Wirklich. Da muss es doch lernen, mit umzugehen. Ich sehe schon, ich danke Ihnen wirklich sehr für diese leider doch sehr erschreckenden Einsichten, wie sich die Sexualpädagogik verändert, gerade in unserem Land. Und ich denke, es ist hier wirklich für Eltern angebracht, sich mit diesem Thema genauer zu befassen, denn diese durchaus sehr kontroversen Standpunkte zum Thema Sexualkunde sind ja alle an unseren Schulen vertreten. Am Telefon bei mir war das Tabea Freitag. Ich danke Ihnen, dass Sie sich beteiligt haben und uns Ihre wichtigen Erkenntnisse mitgeteilt haben. Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Das Thema Sexualkunde. Brauchen wir mehr? Brauchen wir weniger? Brauchen wir sexuelle Vielfalt im Unterricht? Am Telefon habe ich jetzt Regina Wagner aus Böblingen. Hallo Regina. Hallo Birgit, grüß dich. Hallo, du bist selber auch Mutter. Ja, ich habe 3 Kinder, die jetzt allerdings schon über 12 sind. Und ich habe viel Erfahrung jetzt auch aus der Schule schon mitbekommen und natürlich durch die ganze Thematik, wie sie gerade bei der Bildungsplanänderung in Baden-Württemberg. Ja, Böblingen, das ist ja in Baden-Württemberg, das heißt, du bist mitten an der Front? Genau. Ich war jetzt auch schon bei der Demo natürlich, das gehört dazu mittlerweile hier, wird zum Standard-TS-Sonntagnachmittagsbeschäftigung. Ja, du fragst mich jetzt, ob wir mehr oder weniger brauchen. Ja, wie sind denn deine Erfahrungen? Wenn du sagst, deine Kinder hatten ja jetzt auch schon den ersten Sexualkundeunterricht, war das für dich okay? Hättest du es gerne anders gehabt? Also meine Tochter, die ist jetzt in der 8. Klasse. Mhm. Ich glaube, da ist es jetzt nicht mehr so präsent, weil die Neueinführung kommt ja erst in 2 Jahren durch den neuen Bildungsplan. Ja. Aber also natürlich werden Kondome vorgestellt. Das ist jetzt mittlerweile schon das normale Programm, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Ja, ich beschäftige mich jetzt auch nicht jeden Tag damit, was meine Tochter alles in der Schule macht. Ansonsten in jüngeren Jahren waren meine Kinder in der freien evangelischen Schule, in der Grundschule. Also da ist es ja ganz, ganz moderat, wurden auch noch die Kinder gefragt, ob sie drin bleiben wollen oder ob sie das Klassenzimmer verlassen wollen. Ah, das ging noch? Das ging noch, genau. Aber ja, also wie gesagt, dass man den Kindern mal das Kondom erklärt und wie viel von der Spitze übrig bleiben muss, das ist mir nämlich jetzt gerade noch präsent, das hat mir meine Tochter auch schon vor kurzem erklärt. Ah ja. Finde ich jetzt mal ganz generell gar nicht schlecht, ja. Aber was ich jetzt über diesen Bildungsplan eben höre, dass man jetzt in der 5., 6., 7. Klasse lernen muss, wie man einen Puff ausstattet und weiß ich, wie Sperma schmeckt und solche diese Dinge. Also das ist für meinen Geschmack natürlich völlig überzogen. Das hat ja teilweise gar nichts mehr mit Sexualkundeunterricht im eigentlichen Sinne zu tun. Also ich erinnere mich noch früher, ich war ja auch in Baden-Württemberg in der Sexualkunde, da ging es im Wesentlichen um das Thema Fortpflanzung und Verhütung. Das waren so die Grundthemen. Soll das nach deiner Meinung auch dabei bleiben? Soll sich's bewenden? Natürlich, klar. Also die Kinder müssen schon auch in der Schule aufgeklärt werden. Aber es geht mal einfach darum, dass denen klar ist, Mann und Frau, wie entstehen Kinder, möglichst, dass da natürlich jetzt das nicht nur ein reiner Akt, sondern dass zu einer verantwortungsvollen Geschlechtsverkehr auch Liebe dazugehört. Ja, also diese ganzen Dinge sollten meiner Meinung nach schon behandelt werden und Wie siehst du es denn? Wäre das nicht eigentlich auch eher die Aufgabe der Eltern, die Kinder aufzuklären? Also viele Eltern sagen, ich möchte gerne selber entscheiden, wann mein Kind mit welchen Themen konfrontiert wird. Andere Eltern wiederum sind nicht ganz unglücklich darüber, dass die Schule diese Aufgabe übernimmt und es ihnen selber erspart bleibt. Das muss man ja auch sehen. Also das ist natürlich wie in vielen Fällen ein Miteinander. Es kommt auch immer darauf an, wie man jetzt zu Hause gerade auch auf das Thema kommt. Ich setze mich jetzt mit meinem Kind auch nicht hin und sage, so, jetzt machen wir mal Sexualkunde. Das funktioniert ja eh nicht, ne? Genau, ja. Dann fängt man nämlich an zu lachen und es ist eigentlich nur peinlich. Aber nachdem meine Tochter die Jüngste ist und ältere Brüder hat, ja, kriegt sie natürlich da auch immer wieder sukzessive was mit. Und es ist ja auch ganz nett, dass sie dann zu mir kommt und sagt, Mama, was meinen denn eigentlich meine großen Brüder damit? Und insofern spreche ich natürlich alles gerne mit meiner Tochter und ich finde es auch gut, wenn es in der Schule im Klassenverbund besprochen wird. Aber eine Ergänzung soll es natürlich auf jeden Fall sein. Also es ist weder allein die Sache der Schule noch allein die Sache des Elternhauses. Findest du denn, dass das schon in die Grundschule gehört? Also ich habe selber nun schon 2 Kinder durch diesen Sexualkundeunterricht durch und ich habe festgestellt, dass es den Kindern oft sehr, sehr peinlich war, diese ganze Thematik. Also dieses im Klassenverbund über solche Dinge reden, ist ja nicht immer unbedingt die helle Freude, sondern für viele ist das auch eine Überforderung. Ja gut, jetzt in der Grundschule, wie gesagt, meine Erfahrung war so, dass die Kinder rausgehen können, ob sie es natürlich tun oder ob es ihnen wiederum peinlich ist, wenn sie als Einzige dann die Klasse verlassen. Das ist ja auch so eine Art Gruppendruck. Ja, also ich weiß halt nur, dass die Möglichkeit besteht. Und ja, also ich glaube schon, dass man das in der Grundschule, also wie gesagt, freie evangelische Schule, das glaube einfach, dass die Lehrer schon so verantwortlich waren, dass sie das auch mit Feingefühl und altersgerecht rübergebracht haben. Und ja, ich denke auch, das Fragen fängt ja schon ganz früh an. Und es ist ja auch eine Frage der eigenen Entwicklung, mit der man Schritt halten muss. Und von dem her finde ich es schon gut, wenn man auch da in der Grundschule damit anfängt. Ja. Müsste jetzt aber meiner Meinung nach natürlich nicht noch in den Kindergarten runtergezurrt werden. Das sind ja die nächsten Pläne. Ja, weil diese Toleranzgeschichte und diese... Also in Berlin zum Beispiel gibt es einen Medienkoffer inzwischen auch für Kindergartenkinder zur sexuellen Vielfalt, wo dann der König den endlich auch einen Prinzen findet, den er heiraten kann. Heißt irgendwie König und König das Buch und solche Geschichten. Also es gibt schon die ersten Medienanleitungen, die an Erzieherinnen herangetragen werden, dass dieses Thema sexuelle Vielfalt, Regenbogenfamilien, Homosexualität und so weiter an die kleinsten Kinder schon im Kindergarten herangebracht werden. Das würde mir jetzt zu weit gehen. Mhm. Also da fäng es dann schon an mit Meinungsmache, Indoktrination oder wie auch immer. Kindergarten ist für diese Themen sexuelle Vielfalt einfach tabu. Warum hast du demonstriert gegen den Bildungsplan? Was war so dein Hauptausschlaggrund? Ja, also mir geht es halt darum, dass wir Eltern ja in keinster Weise gefragt werden, was wir möchten, was unseren Kindern beigebracht wird, sondern wir müssen im Grunde das nehmen, was geboten wird. Und da sage ich einfach klar, das geht mir zu weit. Mhm. Und deshalb stelle ich mich mit anderen Eltern am Sonntagmittag auf den Schlossplatz. Das finde ich gut, Regina. Ich habe ja auch schon einmal bei dieser Demo gesprochen in Stuttgart auf dem Platz, weil ich eben auch denke, man muss als Eltern auch einfach diese Grenze ziehen. Weil ich glaube, kaum jemand, der da auf dem Schlossplatz steht, möchte gegen den Sexualkundeunterricht protestieren. Es geht ja nicht darum, ihn abzuschaffen, Nein. Sondern es geht ja darum, hier in welchem Umfang wollen wir das? Weil es ist natürlich im Gymnasium oder in den weiterführenden Schulen so, dass man ja eben nicht mehr erlauben kann, dass die Kinder den Raum verlassen. Also es ist dann keine freiwilligen Basis mehr, sondern es ist ja dann Pflichtunterricht und es ist fächerübergreifend. Genau. Und das möchte ich nicht. Regina, ich danke dir, dass du dich beteiligt hast an unserer Diskussion heute zum Thema Sexualkundeunterricht und grüß mir das Ländle. Danke, mache ich gerne. Tschüss, Birgit. Tschüss. Also hau ich ab mit Sack und Pack ein paar meiner sieben Sachen, die früher gab es Dr. Sommer in der Bravo, heute gibt es Sex im Lehrplan. Mein Thema heute ist Sexualkunde und ich begrüße jetzt am Telefon Kirsten Ragoski aus Frankfurt. Hallo Kirsten. Ja, hallo Birgit. Du bist selber Mutter? In der Tat, ich habe drei Kinder, zwei Mädchen im Alter von 12 und 10, die jetzt auf dem Gymnasium sind, und ein Junge im Alter von 8, dritte Klasse. Das heißt, du hast zwei Kinder auf jeden Fall schon durch den Sexualkundeunterricht durch. Glücklicherweise haben die das nicht über sich ergehen lassen müssen, denn wir leben in Hessen, da ist es noch nicht verpflichtend. Ah. Wir haben eine ganz wunderbare Grundschule, in der man auch offen ist für die Wünsche der Eltern. Und entsprechend ist das Ganze an uns vorübergegangen, glücklicherweise. Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Normalerweise ist das eigentlich schon verpflichtend im Unterricht. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ich meine, dass es in Hessen eben nicht verpflichtend ist. Ah ja. Und wenn es verpflichtend sein sollte, dann haben wir offensichtlich in meinen Augen anständige Lehrer, die genauso wie ich der Meinung sind, dass das Ganze in der Grundschule überhaupt keinen Platz hat. Hast du deine Kinder selber schon aufgeklärt? Das habe ich in der Tat getan, und zwar als meine Kinder soweit waren und mich wirklich danach gefragt haben. In welchem Alter war das dann? Das ist bei jedem Kind anders gewesen. Mhm. Unsere Älteste ist die Neugierigste, die hat wirklich schon mit knapp 6 Jahren nachgefragt und hat gesagt, Mami, ich weiß, die Babys sind im Bauch und kommen da raus, aber wie kommen die da eigentlich wirklich raus? Gute Frage. So, und dann habe ich ihr auch entsprechend Auskunft gegeben, und sie ist jemand, der auch wirklich Details haben möchte. Ich habe das kindgerecht damals gemacht, habe ihr aber auch wirklich bis hin zu einem ganz groben Abriss des weiblichen Zyklus etc. habe ich ihr ganz viel auf Nachfrage erzählt. Mhm. Das fand sie wunderbar. Und die beiden anderen, die haben nie so gezielt nachgefragt. Denen war immer klar, dass das irgendwas mit Mami und Papi zu tun hat, die sich dann mal gerne haben. Mhm. Aber das kam so graduell. Da war nie der Wunsch da, dass man wirklich so zack in einer halben Stunde viele Fakten bekommt und weiß, worum es geht. Und das halte ich eben auch für ganz wichtig, dass die Kinder das Tempo bestimmen, in dem sie darüber informiert werden möchten. Also ich teile auch ein bisschen diese Erfahrung, dass es sehr unterschiedlich ist bei Kindern. Also mein 9-Jähriger liest zum Beispiel im Moment gerade sehr interessiert dieses Buch, Wo kommen die kleinen Kinder her? Ja. Aber wenn ich ihn drauf anspreche, dann will er eigentlich keine weiteren Nöcher. Ich frage dann immer, und was liest du da und wie viel... sagt er, ich guck nur Bilder, ne? Und er hat aber keine Fragen. Offensichtlich studiert er das noch. Ist das nicht ein bisschen schade, dass man den Kindern im Moment eigentlich diesen Status raubt, dass sie so sich das selber erarbeiten, soweit sie das auch wissen möchten? Ich finde das sehr schade. Ich finde, dass Kinder in dem Alter mit Fug und Recht ihr eigener Herr sein sollten, wenn es darum geht, mit solchem Wissen konfrontiert zu werden. Ich habe ein Beispiel von einer Freundin, die auch hier in Hessen wohnt. Mhm. An der Grundschule wurde allerdings der Sexualkundenunterricht in der 4. Klasse durchgeführt. Ja. Ihr Sohn musste damals eine Klassenarbeit darüber schreiben und musste unter anderem das männliche Geschlechtsteil in allen Nuancen beschreiben. Er musste alles benennen. Mhm. Er hat sich geweigert, in dieser Klassenarbeit auch nur einen Satz zu schreiben, weil es ihn angeekelt hat. Es hat ihn wirklich angeekelt. Ja. Er bekam eine 5 oder sogar eine 6. Und die Mutter ist dann zu den Lehrern gegangen und hat gesagt, sie können sich doch nicht wundern, sie können die Kinder nicht buchstäblich so vergewaltigen. Und das unterschreibe ich. Kinder bestimmen, wann sie das wissen möchten. Wenn sie das erst bestimmen, wenn sie 15 oder 16 sind, wird jedes vernünftige Elternpaar sie vorher mal zur Seite nehmen und sie da liebevoll versuchen, darauf hinzuweisen. Aber sie möchten es selber wissen. Ich habe gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch mal meine Kinder im Auto von der Schule gefragt. Ich habe zwei und Nummer drei dabei. Ich habe gesagt, wie ist denn das mit diesem Sexualkundeunterricht? Möchtet ihr das an der Grundschule wissen? Beide unisono, nee, das ist eklig, da wollen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. Dass das nicht eklig ist, wissen wir alle. Aber wenn die Kinder das noch so empfinden, dann soll man sie lassen. Mhm. Ich habe auch so eine Erfahrung gemacht, ich war vor einem Jahr oder so in einer Sendung beim ZDF, Login zu diesem Thema, auch Sexualkundeunterricht. Und unter anderem war dort auch Lady Bitch Ray als Gast mit zum Diskutieren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist, sie sieht ungefähr so aus, wie der Name klingt, und sie war irgendwie in rosa Plüsch gekleidet. Sie hatte auch irgendwie Häschenohren, glaube ich, auf und so, und hatte eine Plüschvagina mitgebracht. Oh. Und in der Nacht kriegte ich noch eine SMS von meiner Tochter zugeschickt, die damals 12 war, die mir dann schrieb, was für eine abartige Frau gewesen wäre, und kein Mensch bräuchte noch mehr Sexualkundeunterricht. Und sie schrieb dann so, wir wissen wirklich alles, wir brauchen wirklich nicht noch mehr an der Schule. Ich fand das sehr süß. Ich finde das auch ganz süß. Und ich finde, dass das auch die Politiker mal mehr berücksichtigen sollten. Ich finde diese Bestrebungen ganz grauenvoll und denke, dass an der weiterführenden Schule noch mehr als genug Zeit ist, die Kinder mit 11 oder 12 Jahren, allerdings in meinen Augen im Biologieunterricht, wo es wirklich nur um die Fakten geht, über dieses Thema aufzuklären und zu unterrichten. Und früher und mehr verbitte ich mir, ehrlich gesagt, nicht, dass man auf mich hören würde, aber ich finde es nicht angemessen. Wie ist das in Hessen? Habt ihr diese sexuelle Vielfalt auch schon im Bildungsplan oder ist Hessen noch hinten dran? Weil es ziehen ja jetzt immer mehr Länder nach. Also genau. Berlin hat das schon lange, NRW hat das auch schon lange drin, wird aber kaum umgesetzt, wie ich jetzt erfahrungsgemäß sagen kann, weil wir in NRW wohnen. Berlin hat schon immer übertrieben. Dann hatten wir jetzt Baden-Württemberg ist in Diskussion, Niedersachsen ist in Diskussion und gerade kommt Schleswig-Holstein um die Ecke mit unglaublichen Vorschlägen schon für die Grundschule. Was tun wir denn da als Eltern? Wir können uns eigentlich nur zusammentun. Wir können dem guten Beispiel von einigen sehr engagierten Damen folgen, die sich zusammengetan haben, um gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg zu demonstrieren und das eben nicht nur in Baden-Württemberg getan haben, sondern auch an anderen Stellen. Und ich denke, dass man sich dieser Bewegung anschließen sollte. Ich persönlich schaffe es nicht immer, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Wie viele Eltern, wir haben auch leider nur 2 Beine und 24 Stunden Zeit. Aber mit den sozialen Medien, den sozialen Netzwerken kann man unheimlich viel erreichen. Man kann auch selber in seinem Status mal sich auslassen über das Thema und man kann entsprechende Artikel verlinken und kann darüber diskutieren. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und auch mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Inwiefern erstaunlich? Weil viele mit Scheuklappen durch die Welt gehen und gar nicht wussten, was diesbezüglich passiert in der Politik. Sie sagten, nein, das kann doch nicht wahr sein. Da meine ich doch, es ist aber wahr. Nun gibt es aber auch genau die anderen Eltern, die eigentlich ganz froh sind, dass die Schule das alles übernimmt und sie sich diesen peinlichen Fragen ihrer eigenen Kinder nicht aussetzen müssen. Das finde ich sehr schade. Also überspitzt gesagt, muss ich sagen, sind das wahrscheinlich auch die Eltern, die der Meinung sind, dass man den Kindern nicht beibringen muss, stillzusitzen, bevor man sie in der Schule abgibt. Das können ja die Lehrer alles übernehmen. Das ist jetzt eine fürchterliche Übertreibung meinerseits. Aber du weißt im Zweifel. Aber es ist im Ende, du meinst, sie geben Verantwortung letztendlich ab. Sie geben die Verantwortung zusehends gerne ab für ihre Kinder. Das ist ein Zeitgeist, den ich nicht nachvollziehen kann, weil ich meine Kinder bekommen habe, um sie selber entsprechend zu erziehen und zu prägen, und zwar im Sinne meiner eigenen Wertevorstellungen. Und ich würde das nicht Fremden in dem Ausmaß in die Hand geben. Ich würde das teilen, was du sagst. Allerdings gibt es auch die andere Seite, die dann sagt, ja nee, wenn ihr das schon zum offiziellen Unterrichtsmaterial macht und wenn jetzt Sexualität fächerübergreifend in den Bildungsplan soll, weil das quasi zum Grundwissen gehört, was habe ich dann noch damit zu tun? Also wir sagen, der Staat reißt ja hier auch Verantwortung an sich. Aber dann muss ich doch umso mehr gegensteuern als Eltern und versuchen, das, was von staatlicher Seite kommt, was ja schon beinahe an Indoktrination manchmal grenzt, abzufangen im eigenen Zuhause und selber mit den Kindern darüber zu reden und zu sagen, Moment mal, stopp, das kann man aber auch so und so sehen. Das ist für mich vor allen Dingen meine Aufgabe als Mutter oder für uns beide als Eltern. Ja, ich sehe schon, es ist nicht einfach, weil wir haben im Endeffekt zwei Lager, die einen sagen, doch, ist alles prima und ich muss dann damit nichts zu tun haben, und die anderen sagen, nein, auch ich möchte gar nicht, dass meine Kinder hier von anderen was erklärt bekommen. Ich denke mal aber auch, ich würde dir recht geben, wir müssen als Eltern hier einfach selber auch mal als artikulieren, wo wir hinwollen. In der Tat, und ich halte das für den privatesten aller Bereiche, ganz ehrlich. Ich finde das ist sehr intim. Ja, genau. Und da hat die Schule sich in meinen Augen wirklich rauszuhalten. Dass die meinen Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen, finde ich ganz wunderbar. Dazu bin ich wirklich vollends ungeeignet. Aber es gibt viele Themen, die obliegen in allererster Linie den Eltern. Und das gehört für mich ganz massiv dazu, weil das eben auch ein Thema ist, was Kinder wahnsinnig prägt, auch verunsichern kann und erschüttern kann. Und entsprechend möchte ich nicht, dass das fremdbestimmt von den Lehrern in der Schule zu irgendeinem Zeitpunkt angesprochen wird, zu dem es vielleicht noch gar nicht so weit ist, das Kind, was gerade in Frage ist. Also ich finde das nicht in Ordnung und ich tue mich auch schwer mit den Argumenten der Gegenseite, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, jedem bleibt sein. Jeder nach seiner Fassung, ne? Ja, ja, genau. Kirsten, ich danke dir, dass du dich beteiligt hast hier an unserer Diskussion, und schöne Grüße nach Hessen. Sehr gerne, danke dir. Tschüss. Birgit Keller, die Radioshow, kommt zu Ihnen mit freundlicher Unterstützung vom Verband Frau 2000+. Die starke Stimme einer selbstbewussten Frauengeneration. Am Telefon bei mir habe ich jetzt Mehmet Iski aus Remscheid. Hallo Mehmet. Hallo. Unser Thema ist heute Sexualkundeunterricht. Hast du selber auch Kinder? Ich habe leider noch keine Kinder, nein. Sexualkundeunterricht heute sieht nicht mehr so aus, wie wir ihn früher in der Schule hatten. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin bereits 31. 31, aber das heißt, du hattest schon Sexualkunde auch in der Schule? Ja, hatte ich. Also wenn ich mich nicht irre, in der dritten Klasse und dann nochmal in der sechsten, glaube ich. Und wie fandest du das früher? Also ich fand das okay. Wir haben die wesentlichen Sachen dort gelernt. Also ich. Was sind die wesentlichen Sachen? Ja, die wesentliche Frage aller Fragen ist, finde ich, für einen Jungen oder auch Mädchen, woher komme ich? Ja. Und ja, diese Antwort hat man dann bekommen, dass man halt nicht vom Storch geworfen wurde, sondern wie die Realität ist. Aber und dann, wie der Körper funktioniert und so weiter. Man hat das andere Geschlecht kennengelernt, den Körper dieses Geschlechts kennengelernt und so weiter. Aber damals war das halt Sexualkunde und nicht Sexkunde, wie heute. Ja, heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Also wenn man sich die Pläne durchliest, was heutzutage alles noch Sexualkundeunterricht ist, dass das jetzt auch in anderen Fächern zum Beispiel mit einfließen soll, in den Deutschunterricht, in den Kunstunterricht, Geschichtsunterricht und so weiter. Überall sollen auch die verschiedenen neuen Lebensformen, sexuellen Orientierungen mit rein. Findest du das gut? Ja, davon hatte ich auch gehört, dass das Ganze so fächerübergreifend jetzt funktioniert und so weiter. Und ich finde das, unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, ich finde das nicht gut. Ich kann es aber nicht verstehen, warum das Ganze geschehen soll. Also du siehst keinen Sinn darin? Ich sehe den Sinn nicht darin. Und ich habe auch ein Interview jetzt gelesen, zum Beispiel im Internet, Spiegel Online, wen es interessiert, von der, die mit der Frau Tuida geführt wurde. Ja, ja, kenne ich. Universität Kassel. Und die hat ja ein Buch herausgebracht, das heißt Sexualpädagogik der Vielfalt. Ja. Und sie sagt zum Beispiel in dem Interview, Jugendliche schauen sich Pornos an. Ja, das stimmt. Und ergänzt, und die Jugendlichen haben Fragen dazu. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde überlegt, welche Frage ein Jugendlicher haben könnte, nachdem er einen Pornofilm guckt. Ja, sag du es mir. Nee, ehrlich nicht. Ja. Weil es gibt ja kein anderes Filmgenre, wo die Handlung sowas von absehbar ist, als bei den Pornofilmen. Ja, manche gucken das auch zu Ende, weil sie wissen wollen, wie es ausgeht. Ne? Ach so, okay. Ja. Ja, ob sie, ob sie sich kriegen am Schluss. Ob ne? sie noch anschließend Kaffee trinken. So, aber, ja, aber du sprichst ja schon richtig an. Es ist, es gibt ja Leute, auch Sexualpädagogen, die sagen eben, dieses Thema Porno muss in den Unterricht mit rein. Eben aus diesem Grund, die Jugendlichen heute kommen schon früh mit dem Thema Porno in Berührung. Also müssen wir das quasi im Unterricht behandeln. Also, ich sehe wieder den Sinn dahinter nicht, weil wenn es ja so ist, dass das Thema Pornografie, Sexualleben und so weiter sowieso viel näher an den Jugendlichen heutzutage dran ist, durch Internet und so weiter, dann gibt es ja eigentlich keinen größeren Bedarf, dass man das auch in der Schule mit dem Lehrer durchnimmt, diese Themen. Weil hättest du das gerne mit deinem Lehrer besprochen? Nicht, nein, ich hätte das nicht mit meinem Lehrer besprochen, weil ich glaube, in dem Alter haben Jugendliche auch ein gewisses Schamgefühl. Mhm. Und für die ist dann viel angenehmer, wenn sie über solche Sachen mit den gleichaltrigen Freunden besprechen, als mit den Eltern oder mit dem Lehrer oder vor gesammelter Mannschaft, sage ich mal. Also ich sehe das auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, für viele ist das peinlich. Ich erinnere mich noch an meinen Sexualkundeunterricht früher. Das war eigentlich nur ein ganz großes Gekicher damals. Und der Lehrer war auch völlig überfordert mit der Situation, dass er da eine ganze Klasse 13-, 14-Jährige vor sich sitzen hatte, die bei jedem Wort, das er ansetzte, sofort in Gelächter ausbrachen. Ich frage mich dann manchmal nach dem Sinn der Sache und ob das überhaupt zielführend ist. Genau. Und dieses Gekicherisch stammt ja daraus, dass die Leute, das ist unangenehm. Es war uns peinlich, irgendwie, ja, wir haben das Peinliche überspielt. Und dass es den Kindern peinlich war. Und das hat sich, glaube ich, heute nicht viel geändert. Was meinst du, sollte man vielleicht, wenn man sowas schon macht, wenigstens Mädchen und Jungs vielleicht trennen in diesem Unterricht? Also, wenn es nach dieser Dame gehen sollte, die ich eben erwähnt habe. Frau Professor Tuida, ja. Richtig, dann sollte man auf jeden Fall trennen. Also meilenweit voneinander trennen. Mhm. Da wird ja über irgendwie Trockenübungen oder so. Oder Trockenübungen? Über Gangbang und Oralsex und so weiter sprechen. Und Jugendliche könnten auch Fragen dazu haben. Also hört sich ein bisschen vulgär an, tut mir leid, aber welche Frage soll... Nee, das ist nicht vulgär, das steht eben im Lehrplan von Berlin zum Beispiel sogar drin. Da gibt es Pantomimespiele, da sollen die Schüler vor der ganzen Klasse solche Begriffe pantomimisch darstellen. Aber ich frage mich, warum das die Sorge des Staats sein... Gute Frage, ja. Weil es gibt ja wesentlich wichtige Sachen, sage ich mal, denke ich mal. Und dass die Jugendlichen im jungen Alter bereits diese sexuelle Vielfalt erfahren, weil sie werden es sowieso erfahren, weil jeder Mensch in Deutschland, wir sind ja in öffentlichen, offenen Gesellschaft, ja, ist ja kein Problem, selbst wenn die sich für sich entscheiden, später, ich bin homosexuell, dann werden die ja hier nicht ausgepeitscht, wie in anderen Ländern. Das stimmt wohl. Bei uns werden sie Außenminister. Frei ausleben werden können. Und ob das jetzt, ob man heterosexuell ist, man wird seine Erfahrungen sowieso sammeln und machen. Und dafür brauche ich nicht irgendwie schon von dem Lehrer erfahren, was ich dann später mit der Partnerin alles im Bett machen kann, weil das werde ich auch so erfahren. Ja, ich denke auch. Also früher in unseren Zeiten, da gab es nur die Bravo und das Dr. Sommer-Team, wo wir dann halt heimlich die Seiten gelesen haben. Heute liegt ja im Internet quasi alles da. Ist es nicht eher so, dass wir unsere Kinder eher vor zu viel Information schützen müssen? Ja, sehe ich auch so. Bei mir war das auch so. Wir haben damals auch neugierig die Seiten immer aufgeblättert in der Bravo. Ja. Und weil es halt nicht noch andere Quellen gab, ja, wo man sich die Informationen holen konnte. Und aber jetzt im Internetzeitalter ist ja auch, Internet ist ja auch für Missbrauch und so weiter offen. Ja. Und genau, da sollte man vielleicht eher darüber reden, wie man so präventiv Maßnahmen ergreifen kann, seitens Eltern oder des Staats, wie man Kinder vor zu viel, ja, solcher Einflüsse halt schützen kann. Es könnte ja auch bei den Kindern der Eindruck entstehen, nach dem Motto, das müsste ich in meinem Alter ja schon alles wissen und das müsste ich schon alles ausprobiert haben. Also ich erinnere mich auch wieder an meine Jugend, als ich dann so mit 13 anfing, die Bravo zu lesen. Und dann sind da bei Dr. Sommer angeblich ja irgendwie 12-Jährige, sonst also sehr junge, die dann irgendwelche Fragen stellen zu Sexualität. Und ich weiß noch, ich habe mir dann die Frage gestellt, oh mein Gott, bin ich vielleicht zu spät dran? Die anderen haben offensichtlich alle schon Sex. Also es hat mich sehr beschäftigt, ob ich eigentlich ein Nachzügler bin, was völlig irrsinnig war, weil keiner in meiner Klasse Sex hatte. Ja, richtig. Ja, das auch vor allem, genau, da werde ich mich zwar wiederholen, aber warum soll es die Sorge des Lehrers sein oder des Staats, ob ich auch früh genug das mein erstes Mal hatte, ob ich jetzt mit 12 mein erstes Mal hatte oder mit 17. Das schadet mir ja nicht und das bringt ja auch für die gesamte Gesellschaft keinen Vorteil. Das steigert ja nicht das Bruttosozialprodukt, weil alle mit 12. Nur in bestimmten Branchen. Deswegen verstehe ich das alles nicht. Ich frage mich das wirklich, was der Sinn dahinter sein könnte. Ich komme nicht auf die Antwort. Einzige Antwort vielleicht, es gibt ja einen umstrittenen Autor, der meint, diese Leute, also diese Pädagogen und Soziologen und so weiter, wollen damit Geld verdienen. Und vielleicht, und das erscheint mir gar nicht mal so abwegig. Ja gut, es schafft schon Arbeitsplätze, wenn man nämlich jetzt natürlich die Lehrpläne müssen umgeschrieben werden, da müssen Experten, also überall werden jetzt Experten geschult, die dann als Teams in die Schulen gehen, überall gibt es Fortbildung. Es ist durchaus, glaube ich, schon eine ganz neue Branche, die sich entwickelt. Also ich sehe den Sinn auch nicht so richtig. Insofern freue ich mich über dieses Plädoyer. Vielleicht sollten wir mehr Rechnen, Schreiben, Lesen machen in der Schule? Genau. Schön, es freut mich mehr, dass du mitdiskutiert hast bei dieser Sendung und ich denke auch, Jugendliche haben, wenn sie ein Porno gesehen haben, nicht mehr viele Fragen. Danke dir, tschüss. Danke auch, tschüss. Am Telefon bei mir ist jetzt Tim Henrichs, wir sprechen immer noch über Sexualkunde. Hallo Tim, Grüße nach Saarbrücken. Hallo Birgit. Wie alt bist du? Ich bin 21. Das heißt, du bist quasi gerade erst aus der Schule raus. Richtig, seit 3 Jahren ungefähr. Aber doch schon ziemlich knapp. Du bist jetzt unser jüngster Gesprächspartner hier bislang. Wie ist dein Verhältnis zum Sexualkundeunterricht? Wie fandest du deinen eigenen? Was findest du, gehört rein, was nicht? Naja gut, der Sexualkundeunterricht, muss ich zuerst einmal sagen, war im Prinzip gesplittet. Also er kam einmal in der Grundschule vor, in der 4. Klasse und dann nochmal öfter auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium, in der 6. Klasse. Mhm. Also ich habe relativ spärlich und sparsam in Erinnerung. Ja. Ja, es hätte im Prinzip ausführlicher sein können. Ich will nicht mal sagen, dass es qualitativ schlecht war, aber es hätte einfach ausführlicher sein können. Was hat dir denn gefehlt? Ja, in der Grundschule war es einfach im Prinzip so, wir haben dazu ein Blatt bekommen, da waren dann, sage ich mal, zeichnerisch, der Akt wurde halt bildlich verdeutlicht und dann haben wir einen Text drunter geschrieben, wie das halt vonstatten geht, wenn Mann und Frau verkehren und das war es dann im Prinzip schon. Also keine Nachfragen, nichts und das hat sich im Laufe der Zeit mit 6. Klasse im Gymnasium dann auch nicht grundsätzlich geändert, bis auf 2 Extras. Mhm. Das heißt, du bist der Meinung, es hätte schon gern ein bisschen mehr sein dürfen an Information? Auf jeden Fall. Es hätte auf jeden Fall mehr Verhütung angesprochen werden sollen, ganz klar. Mhm. Das wurde auch in der 6. Klasse bei uns nur relativ, ja, sag ich mal, zurückhaltend angesprochen. AIDS wurde zwar angesprochen, aber das wurde einfach nur mal in einem Satz erwähnt. Mhm. Und was auf jeden Fall besser war, war, dass die Lehrerin uns noch, wir durften noch Fragen stellen anonym. Das heißt, wir durften die Fragen auf dem Zettel schreiben und durften sie dann weiterreichen. In der nächsten Stunde hat sie dann beantwortet. Da kamen dann Fragen wie, was ist Padding, was ist Masturbation, so Sachen. Ja. Und ja gut, das Highlight war natürlich, dass man unter wildem Gekicher dann ein Kondom über eine Banane zieht. Aber im Prinzip war es das dann. Also es war, also ich habe es wirklich nicht sehr ausführlich in Erinnerung. Es war relativ knapp gehalten. Hm. Dann scheint sich das schon allein in den vergangenen Jahren rasant verändert zu haben. Denn wir haben genau das andere Extrem auch, dass eben Eltern sagen, das, was die mit unseren Kindern an den Schulen heute machen, das ist echt schon zu viel. Gerade also Kondom ist jetzt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da gibt es den Kondomführerschein. Ne? Vor allen Dingen für die Jungs, da wird auch geübt im Dunkeln. Ja. Also insofern gibt es da offensichtlich ganz unterschiedliche Standards. Aber die Frage ist eben, wie weit müsste das gehen? Also jetzt würde dich jetzt mal fragen, du bist ja auch noch relativ jung. Du gehörst zur Generation, die ja auch schon sehr selbstverständlich mit dem Internet groß geworden ist. Hast du noch den Sexualkundeunterricht gebraucht, um aufgeklärt zu werden? Ich würde sagen, ja. Ja? Auf jeden Fall. Also zumindest mal in der Grundschule. Also in der Grundschule war es auf jeden Fall so, dass keiner von uns wirklich so richtig Bescheid wusste. Immer nur so ein bisschen, sag ich mal, so Ansätze. Ja, jeder weiß ein bisschen was, ne? Ja, genau. Immer nur so kleine Teile, so kleine fetzen Ausschnitte, sag ich mal. Aber nie halt wirklich, wie es halt komplett funktioniert. Mhm. Und dann kam aber, sag ich mal, mit dem Eintritt aufs Gymnasium, wo dann viel mehr Leute natürlich zusammen waren, viel mehr Kinder. Ich meine, wir waren eine relativ große Schule. Da war es dann eigentlich. Also auch mehr Informationen dann, ne? Richtig. Ja. Da waren dann eben auch durch den medialen Einfluss, sag ich mal, Homosexualität und Transsexualität und die, sag ich mal, abstrusesten Sexualpraktiken waren auf einmal völlig normal und präsent, weil man das sich alles erzählt, auch auf dem Handy weiterreicht und so. Und ja. Von daher war das dann auf einmal nichts mehr Neues, als der Sexualkundeunterricht in der 6. Klasse wieder aufgegriffen wurde. Nun sagen Sexualpädagogen heutzutage, wissen Kinder nahezu zu viel. Also, dass sie eben schon über das Internet, über die Handys in einem Alter oft schon mit Sexualität konfrontiert werden, in der sie eigentlich noch geistig gar nicht dazu reif sind. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist das schockierend, wenn man das quasi, sagen wir mal, zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nichts weiß, plötzlich so Bildchen zugeschickt bekommt und sowas? Ja, definitiv. Wir haben es damals gemerkt, 5., 6. Klasse. Wie gesagt, jeder diese Handyzeit aufkam, jeder hat seine Handys mit Videofunktion und so hat er dann bekommen und da wurden dann wirklich die ganzen, sag ich mal, auch die perversesten Sachen halt rumgezeigt und veröffentlicht, weitergereicht und da war ich selber, muss ich zugeben, sogar das ein oder andere Mal wirklich sehr geschockt, was es nicht alles so gibt. Ne? Ja, ja. Also man hat wirklich, sag ich mal, man hat sein Spektrum erweitert und mittlerweile bin ich der Meinung, es gibt wirklich in der Sexualität nichts, was es nichts gibt. Ich glaube, alles, was man sich vorstellen kann der Mensch tatsächlich praktizieren. Das ist unglaublich. Ja, die Frage ist aber, ist das Unterrichtsmaterial? Das ist die Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel als Mutter stelle. Ist es zwingend notwendig, dass meine Kinder dann über all diese Themen wirklich im Unterricht sprechen? Nee, auf gar keinen Fall. Selbstverständlich nicht. Ich meine, ich bin der Meinung, dass Kinder, sage ich mal, in der Grundschule und gerade in der Grundschule einfach noch nicht reif sind für solche Themen. Und dass solche Themen überhaupt nicht relevant sind in der Schule. Ich meine, Kinder, selbst wenn das Thema kommt, heterosexuelle Paare und Sex und Kinder kriegen, das finden die Kinder ja schon eklig damals. Also das Letzte, wenn sie eben noch Kinder... Kennst du diesen Witz von H.P. Kerkeling von früher? Ja, den kenn ich noch. Ja, den Zungenkuss, ne? Ja. Wo er sagt, meine Mama hat mir erzählt, wenn zwei Menschen sich ganz doll lieb haben, dann stecken die Zunge im Mund untereinander. Und wo er sagt, ich würde jemandem die Zunge nur dann in den Mund stecken, wenn ich den gar nicht leiden kann. Ich fand das sehr treffend, weil das so zeigt, wie Kinder aus einer völlig anderen Perspektive körperliche Nähe betrachten und eben, sag mal, Dinge eklig finden können. Jetzt lehren wir sie aber in der Schule, in einem Alter, wo sie es eklig finden. Nee, das musst du ganz toll finden. Ja, das finde ich eben falsch. Das ist eben ein Zwang, der ausgeübt wird. Es ist völlig normal, dass Kinder sowas ekelhaft finden, dass sie es abstoßend finden, dass sie sich damit mit identifizieren können, weil dieses sexuelle Selbstverständnis überhaupt noch nicht präsent ist und überhaupt nicht entwickelt ist in dem Alter. Und dann eben Themen, Stichwort Baden-Württemberg, aufzugreifen wie Homo- und Transsexualität oder Spermaschlucken oder Dirty Talk und Darkroom und weiß der Geier was. Ja, ja. Ekelt die Kinder erst recht, das ist völlig normal. Von daher, die Kinder werden wirklich überrumpelt und komplett überfordert. Überfordert, mehr überfordert, als sowieso schon überfordert. Ja, jetzt wird aber der moderne Sexualpädagoge zu dir kommen und sagen, du bist einfach ein bisschen verklemmt. Und die Kinder sind wahrscheinlich viel offener für diese Themen als du. Und nur weil du verklemmt bist, kannst du doch nicht deinen Kindern das vorenthalten. Naja, da würde ich ihm als Antwort geben, dass ich mit Kindern sehr wahrscheinlich nicht gut auskennt. Ne? Aus dem einfachen Grund, ich habe noch kein Kind erlebt, das im Grundschulalter über solche Themen Bescheid wissen kann. Bescheid wissen möchte vor allen Dingen. Habe ich selber nicht erlebt. Hm. Du hast jetzt im ganzen Gespräch deine Eltern noch gar nicht erwähnt. Waren deine Eltern in irgendeiner Form Ansprechpartner in Sachen Aufklärung? Jein. Also die größte Aufklärung habe ich eigentlich in der Schule erfahren, bin ich ehrlich. Mhm. Und habe dann einmal, da kann ich mich noch daran erinnern, als ich mit meinem Vater im Auto saß und habe den, als ich das dann im Unterricht frisch erfahren habe, habe ich ihn dann gefragt, Papa, bin ich wirklich auch so entstanden? Hast du das auch so mit der Mama gemacht? Hat er sich umgedreht, musste leicht schmunzeln und wurde rot und gesagt, ja, dann ist für mich alles klar. Das war das Gespräch über Aufklärung im Hause Henrich. Also, sagen meine Eltern durften, konnten oder so nicht allzu viel beitragen. Also meinst du auch gerade aus diesem Grund ist es vielleicht schon ganz gut, wenn auch in der Schule jedenfalls darüber geredet wird? Ja, ne? Denke ich auch. Aus dem Grund, weil viele Eltern sich wahrscheinlich selber überfordert fühlen oder einfach nicht kompetent sind, das jetzt, sage ich mal, kindgerecht zu erklären. Das ist das Problem. Ich will nicht immer sagen, dass meine Eltern das nicht waren. Es hat sich einfach nur nicht, ja, es war situationsabhängig, es hat sich einfach nicht ergeben. Ja, ich habe eine Mutter erzählte mir mal, als unsere Tochter in der 4. Klasse war und dann stand auch gerade Sexualkunde an und sie flüsterte dann am Elternabend zu mir rüber, sagt sie, seit ihr das in der Schule machen, hat der gar kein anderes Thema mehr. Ja, also die sich auch überfordert sah mit diesen Fragen, die ihr Sohn plötzlich hatte und sie gar nicht wusste, warum jetzt ein 9-Jähriger ihr solche Fragen stellt. Kann es nicht sein, dass man erst das Interesse sogar richtig weckt bei einem Kind, wenn man es konfrontiert mit Sexualität? Ja, ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall, dass die Schule dazu beiträgt, dass das Kind sich natürlich noch mehr dafür interessiert. Ich meine, alles, was fremd, unbekannt ist, und ein bisschen, sag ich mal, ins Erwachsenenalter reingeht, interessiert das Kind natürlich. Und da ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall die Aufgabe der Eltern, das dann ergänzend, sag ich mal, zu vervollständigen oder zu erweitern. Tim, ich danke dir sehr, dass du dich beteiligt hast hier an unserer Diskussion. Und wenn du den Kondomführerschein noch machen möchtest, musst du nur bei uns in NRW vorbeikommen. Da geht das jederzeit. Danke. Herzlichen Gruß nach Saarbrücken. Tschüss, Tim. Danke, tschüss. Auch heute gibt es wieder meine Endlos-Serie Gender Gaga. Denn die Welt des Gender Mainstreaming hält für uns noch viel Spaßiges bereit. Da wir schon die ganze Sendung über Sex sprechen, habe ich heute das Thema Verkehr für euch. Verkehr gibt es nämlich nicht nur unter Erwachsenen im Schlafzimmer, sondern auch auf der Straße. Unser Verkehrsministerium hat also bereits im April 2014 auf gendersensible Sprache umgestellt. Wir Frauen waren nämlich täglich diskriminiert im öffentlichen Verkehr. All diese bösen männlichen Worte in der Verkehrsordnung. Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger. Frauen fahren schließlich auch Rad und Auto. Und wir gehen auch zu Fuß. Also hat man alle Gesetzestexte und Broschüren für ein paar Millionen gendersensibel umgeschrieben. Es heißt jetzt also Radfahrende, Autofahrende und zu Fuß gehende. Endlich sind wir Frauen also auch für den Verkehr freigegeben. Ganz wichtig war auch die Umbenennung der Fußgängerzonen. Die sind jetzt Flaniermeilen. Endlich dürfen also auch Frauen in die Fußgängerinnenzonen und damit wird Shopping, eine echte weibliche Domäne, endlich wieder für Frauen möglich. Danke, liebes Verkehrsministerium. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt in meiner Sendung ein bisschen mehr darüber erfahren können, was ihr schon immer über Sex wissen wolltet. Ich hoffe auch, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei bei KingFM in der Sendung für Frauen, die gerne Frauen sind und für Männer, die gerne Männer bleiben wollen.